Der ständige Vertreter der TVRK in der UNO richtete am 22. März dem UN-Generalsekretär einen Brief im Zusammenhang damit, dass auf der koreanischen Halbinsel infolge der beispiellos größten gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas eine ernste Situation entsteht, wo jederzeit ein Krieg ausbrechen kann. Im Brief verwies er ausführlich auf Umfang, Ziel und Gefährlichkeit der Kriegsübungen, die die USA mit den aggressiven Kräften Südkoreas forcieren. Der Vertreter der TVRK unterstrich weiter wie folgt. Am 6. März hatte die TVRK dem UN-Sicherheitsrat vorgeschlagen, die amerikanisch-südkoreanischen Militärübungen als ein dringendes Thema zu behandeln und bekam bis heute gar keine Antwort darauf. Der UN-Sicherheitsrat verschließt vor unserem Vorschlag, in dem die aggressiven Kriegsübungen problematisiert wurden, die Augen. Kriminalisiert aber die regulären Militärübungen der TVRK auf ihrem Territorium. Das ist der Gipfel der Ungerechtigkeit und Doppelnorm und eine gemeine Parteilichkeit. Unsere regelmäßige Verstärkung der Verteidigungskraft hat es zum Ziel, vor den unaufhörlichen nuklearen Drohungen der USA die Souveränität des Landes zu schützen. Über den aggressiven Charakter der amerikanisch-südkoreanischen gemeinsamen Militärübungen und deren Gefährlichkeit sind nicht nur die TVRK, sondern auch all ihre Nachbarländer besorgt. Diesmalige in der Geschichte größte Atomkriegsübungen der USA und Südkoreas sind die Ursache, die uns zu den härtesten Entgegnungsschritten treibt. Das ist einmütige Beurteilung der gerechten Völkergemeinschaft. Wir bitten Sie, Herrn Generalsekretär, darum, den UN-Sicherheitsrat auf die Gefährlichkeit dieser Militärübungen, die gemäß dem Paragraph der UNO-Charta 99 deutlich eine Gefahr für Frieden und Sicherheit der Welt sind, hinzuweisen. Wir glauben, dass dies sowohl den Erfordernissen der UNO-Charta als auch der Mission des UNO-Sekretariats mit Unparteilichkeit und Unabhängigkeit als seinem Leben voll und ganz entsprechen. Wir hoffen, dass Sie, Herr Generalsekretär, der Sie die Treue zu der UNO-Charta geschworen haben, dem aufrichten Appell der TVRK positives Entgegenkommen zeigen werden.